Am Telefon habe ich Sharoop, Organisator des Open Air Festivals. Und in der Mix war gerade Timo Maas. Sharoop, schon mal vorweg, vielen Dank fürs Aufstellen der beiden Sets. Ich freue mich schon sehr darauf, mit den beiden eigentlich gemeinsam aufzulegen. Nämlich, ich werde ja das Warm-up machen bei der Sternalm. Ach, ja. Da freuen wir uns besonders, dass wir dich auch am Boot haben. Das freut mich auch total, ja. Jetzt nochmal kurz die Eckdaten für das Open Air Festival. Open Air Festival findet vom 25. bis zum 27. März statt. Wobei Montag, Mittwoch und Freitag. Ja. Jeweils um 13 Uhr beginnen an der Sternalm, Sundowner Session und dann am Montag Almbar die Club Night und am Mittwoch und am Freitag auch jeweils die Club Night. Aber bei mir im Club im St. John. Und das Wichtige für euch da draußen ist, es ist bei freiem Eintritt. Ja, gute Laune mitbringen, tanzbare Schuhe. Unbedingt. Ganz dick einpacken. Und dann steht einem großartigen Festival eigentlich nichts mehr im Wege. Du, kurze Frage, liegt noch Schnee? Ja, es liegt noch Schnee da, wo Schnee liegen muss. Ja. Also an der Piste. Und man kann tatsächlich noch ganz runterfahren, weil das ist ja nicht überall gegeben. Ja. Aber hier in St. Johann-Alpendorf funktioniert das noch. Es gibt noch ein paar Zimmer, falls irgendwer kurz entschlossen kommen will. Und einfach auf unsere Instagram-Seite gehen und alle Infos runtersaugen. Und ja. Die Seite haben wir auch auf unserer Website verlinkt. Also das findet ihr ganz bestimmt. So, wir kommen jetzt zum nächsten DJ, nämlich D-Rider. Erzähl mir doch ein bisschen was über ihn. Da gibt es eigentlich nur eins zu sagen. Ein Vinyl-Junkie, wie er im Bilderbuch steht. Also er ist ein richtiger Storyteller und legt schon seit zig Jahren auf, baut schon mit großen Größen zusammengespielt. Raven Snow Resident, wenn das wer kennt. Ja, natürlich. Genau. Und da ist er meistens organisiert er die Schwipsbar, glaube ich, in Saalbach. Mhm. Also beim Raven Snow. Und ja, also ein absoluter Sandflüsterer und anhören. Begeistert sein. Genau, liebe Leute. Also jetzt schnallt euch mal an, es wird ein bisschen flotter und ein bisschen härter. Beste Auswahl an Tracks. Übrigens, Tracklist und Informationen findet ihr auf unserer Website. Die gesamte Sendung bleibt für 30 Tage online, also ihr könnt die Sets alle im Loop durch und durch nochmal anhören. Für euch jetzt D-Rider in the Mix.